So, ich zeichne auf. Zeichnest du auf? Ich zeichne auf. Sehr gut. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Ich hatte da mal eine Frage. Ich hatte da mal eine Frage. Hallo Sven. Hallo Martin. Wie geht's dir? Gut. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil wir sind dieser Brockhaus sozusagen von Spy bis Tod geht. Ja, wir haben hier in unserem speziellen Aufnahmestudio zwei Brockhäuser übereinander gelegt, damit das Mikro etwas höher kommt. Genau, und auch wie gesagt, der eine Brockhaus geht von Spy bis Tod. Hm. Okay, dann fangen wir einfach an. Die Frage, die ich diese Woche an dich habe, lautet folgendermaßen. Wie schwer sollte Lernen sein? Wie schwer sollte Lernen sein? Ach, schön. warte, ich schreibe gerade auf. Mhm. Wenn nicht, fange ich mal an. Ich sag einfach, was ich genau dazu dachte. Sag du doch einfach mal was. Ja, genau. Also der Gedanke zu dieser Frage kam eigentlich darüber auf, dass ich immer ein großer Fan und Vertreter davon bin, dass man es den Leuten möglichst einfach macht. Was das Lernen betrifft, was sozusagen Kernkonzepte angeht, zu vermitteln und so weiter. Und ich habe mich da aber dann schon gefragt, weil gerade dadurch, dass ich probiere, anderen möglichst kernig meine Botschaft zu vermitteln, ob die dann hängen bleibt. Und andererseits habe ich mich gefragt, weil ich jetzt gerade auch einen französischen Philosophen, ein Buch von dem lese, Michel Foucault heißt der, Die Ordnung der Dinge heißt das Buch, es mir sehr, sehr schwer macht, im Prinzip die Kernkonzepte, die er dort entwickelt, herauszuextrahieren. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht eigentlich mehr bei mir hängen bleibt, als wenn es mir jetzt einfach so auf dem Silbertablett hätte präsentiert. Und, mhm. Ja. Genau, ich denke, dass vielleicht muss man auch unterscheiden, was man denn lernen will. Also, ich denke, dass Lernen ja immer in zwei Dimensionen verläuft. Einmal lernt man ein gewisses Wissen oder eine gewisse abgeschlossene Einheit, die man lernen kann. Aber gleichzeitig das geschieht ja beim Lernen was Spannendes, nämlich, dass man auch noch das Lernen lernt. Also, das ist ja sozusagen, ist immer das unsichtbare Mitlaufen. Ich lerne ja nicht nur das, was ich lerne, sondern ich lerne auch, ob die Methode, das zu lernen, eine erfolgreiche Methode ist oder nicht, die dann sich am Ende eben, und ob das erfolgreich zeigt sich dann darüber, ob ich eben in der Lage bin, Sachverhalte komprimiert anderen Leuten zu vermitteln oder ob ich das Wissen in einer Klausur wieder abrufen kann und jetzt erstmal ganz ohne Wertung, ob das eine jetzt besser ist als das andere, aber wir sagen, es gibt ja schon das Moment, dass ich die meisten lerne, also deshalb etwas lerne, weil ich ein Eigeninteresse habe oder sozusagen ein Fremdinteresse daran besteht, dass ich das lerne. Mhm. Und wir sagen, dann habe ich einen Lernerfolg oder einen Lernmisserfolg und das wirkt ja auch wieder darauf zurück, in welcher Form ich quasi meinen Lernprozess gestalte. Und das finde ich jetzt zum einen ganz spannend, weil eben das Lernen eben auch, also nochmal doppelt schwer macht, das Lernen, das eigentliche Lernen. Mhm. Zum anderen glaube ich zum Beispiel, hatte ich schon mal ein anderes Gespräch heute darüber, dass ich der Meinung bin, dass wir eine sehr positive Ideologie von Lernen haben, im Sinne von, wenn wir quasi das Lernen sozusagen immer mehr optimieren, also dass sich das beliebig optimieren lassen würde, indem wir sozusagen immer bessere technische Mittel zur Vermittlung von Wissen schaffen, dass uns aber quasi genau das Moment des Widerstandes, der wesentlich, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass wir uns Dinge merken, dass wir sozusagen unser Verhalten verändern, dass das damit quasi immer mehr eigentlich verschwindet und dass deswegen meiner Meinung nach der Lernerfolg oder die Fähigkeit zu lernen mehr und mehr verkümmert. Mhm. Also so auch ein Beispiel, wo mir das mal begegnet ist, ist jetzt im Bereich zum Beispiel des Gesangs. Dass ich einen Freund, also die Möglichkeit hatte, einen Freund bei seinen Gesangsübungen zu begleiten und er mir später irgendwann noch eine Kassette mit einem Gesangsunterricht von sich gegeben hat. Und das Erstaunliche oder für mich Interessante war, dass ich erstmal überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt habe, wann jetzt sozusagen das richtig und wann das falsch gesungen ist, dass aber eben sehr redundant immer wieder die Figur auftauchte, dass der Gesangslehrer sagte, nein, falsch. Aha, ja. Und für mich, würde ich sagen, war das überhaupt nicht ersichtlich, warum der sagt, nein, falsch. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das liegt daran, dass ich überhaupt nicht geschult bin, das bewerten zu können und dass mir einfach die Sensibilität fehlt. Hm. Aber das beweist ja genau darauf, vielleicht auf eine andere Funktion dieses Nein, falsch, dass die Wiederholung, zu der ich gezwungen werde, die Sensorik dafür schärft, was man eigentlich richtig und falsch machen kann. Das heißt, Lernen funktioniert gar nicht als eine lange Kette von Erfolgen, sondern Lernen ist immer schon auch wird angewiesen auf Misserfolge, auf sozusagen Momente, in denen ich scheitere. Und dass genau die mich dazu beitragen, eine gewisse Sensibilität für das jeweilige Thema oder den jeweiligen Sachverhalt oder das jeweilige Wissen, mit dem ich mich beschäftige, zu entwickeln. Und dass diese Sensibilität sozusagen sich im Erfolg gar nicht ausbilden kann, sondern wirklich nur über den Misserfolg. Und wenn wir dann quasi dem Misserfolg quasi Gewicht verleihen wollen, würden wir sagen, eine gewisse Schwere muss das Lernen dann auch haben. Mhm. Und wie schwer muss es sein? Ich denke, das hängt von vielen Faktoren ab, wie schwer. Das ist ja auch zum Beispiel die Frage, also vielleicht eher eine Frage der Dramatik. Mhm. Also muss ich zum Beispiel durch Klausuren durchfallen und mir meine Zukunft verbauen? Muss es so schwer sein? Da würde ich ja sagen, muss es wahrscheinlich nicht. Also Misserfolg muss nicht sagen, so konsequent den Lebenspfad gestalten, sondern ich denke zum Beispiel, wenn du eine Sprache zum Beispiel lernst und du sprichst dann mit einem Muttersprachler und du sagst einfach sprichst Sätze falsch aus, verwendest falsche grammatikalische Formen, dann kannst du dir sehr sanft darauf hingewiesen werden, dass das eben nicht die richtige Form ist. Mhm. Und irgendwann wirst du plötzlich, und das würde zum Beispiel, wäre auch ein Misserfolg, der gar nicht so schwer wiegt, weil die Situation dem Ganzen gar nicht so eine Dramatik verleiht, sondern weil vielleicht macht der andere einen Witz darüber, dass du jetzt das falsch gesagt hast. Mhm. Jetzt nicht einen Witz über dich, sondern sozusagen einfach einen lustigen Umgang damit findet, dass du diesen Fehler gemacht hast. Dann lernst du auch und hast trotzdem dieses Moment des Misserfolges, aber es ist insofern nicht so schwer zu verkraften, sondern ist eher quasi vielleicht wieder ein Ansporn, daran zu arbeiten, daran besser zu werden. Mhm. Also deswegen meine ich, glaube ich, das ist eine Frage eher von Dramatik als von Schwere. Mhm. Also welche Konsequenzen muss der Misserfolg haben? Und da würde ich ja dann sogar sagen, wenn ich recht habe mit meiner These, dass dieser Misserfolg letztlich konstitutiv ist für das Lernen selbst, wäre es eigentlich wünschenswert, Lernsituationen zu schaffen, in denen man zum einen so häufig wie möglich scheitern kann, zum anderen aber das einzelne Scheitern sozusagen so wenig dramatisch ist wie möglich. Ja, da will ich nämlich auch hin, weil ich habe mich nämlich gefragt, ab wann ein dramatischer Lernerfolg, und so ein bisschen in diese Richtung denke ich nämlich auch, dass also was man lernt, immer auch zur eigenen Selbstidentifikation beiträgt. Und umso krasser die Situation war, in der man sich das beigebracht hat und dann auch noch Erfolg hatte oder Misserfolg, beides ist, im Prinzip ist dann der Ausgang selbst egal, Hauptsache es ist dramatisch gewesen, dass es sich in das Individuum, was lernt, einschmilzt. Also wie kriegt man es hin, dass man den richtigen dramatischen Moment erwischt? Und dann, um das weiterzubringen vielleicht, weil es jetzt sehr unkonkret war, was ich damit meine ist es nicht okay, wenn wir es uns möglichst einfach machen, sagen wir, die Grundkonzepte einer bestimmten Denkfigur irgendwie aufzuschlüsseln und dann uns aber einem schwierigen Problem stellen, das mit dieser Denkfigur zu lösen ist? Wäre das nicht die bessere Variante, damit umzugehen? Also erstmal natürlich wäre es besser als was, aber ich immer... Also es uns schon am Anfang schwer zu machen. Da ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, wie weit lässt sich das denn halt eigentlich kontrollieren? Also ich meine, wir haben ja beide schon mündliche Prüfungen hinter uns. Mhm. Und die Dramatik einer mündlichen Prüfung ist sozusagen ja eher das Zufallsmoment als das kontrollierte Moment. Mhm. Das heißt, ich kann zufällig Glück haben mit den Fragen oder ich kann zufällig Pech haben mit den Fragen. Und wenn ich Glück habe, sozusagen, werde ich darin bestätigt, dass vielleicht meine Art und Weise des Lernens die richtige war. Und wenn ich Pech habe, habe ich, obwohl ich eigentlich richtig gelernt habe, quasi das Falsche gelernt und werde plötzlich zusätzlich eigentlich darin bestätigt, dass es nicht die richtige Methode war, obwohl es eigentlich gar keine Frage der Methodik gewesen ist, sondern im Prinzip nur vielleicht des Inhalts oder des Themas, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und dann, da sind sagen, deswegen glaube ich, das, was hier vorschwebt, basiert ja trotzdem sozusagen, dass man das sehr stark kontrollieren kann, wie diese Dramatik da entsteht. Und ich befürchte zum einen, dass so wie es jetzt gerade praktiziert wird, diese Dramatik gar nicht so kontrollierbar ist oder sehr unkontrollierbar ist. Und dann die Frage natürlich wäre, wie lässt sich das sozusagen kontrollierbarer gestalten oder lässt sich das eben vielleicht auch gar nicht kontrollierbarer gestalten? Auf der anderen Seite finde ich jetzt den Vorschlag, den du gemacht hast, bezüglich Leuten im Prinzip erstmal sie sehr leicht mit so einem Werkzeugkasten auszustatten und dann ihnen quasi Probleme zu suchen, die schwer sind und dann eben sozusagen sich daran abzuarbeiten und auch den Erfolg mitzunehmen, finde ich einen sehr, sehr brauchbaren Vorschlag. Also denke ich auch, da könnten gewisse Institutionen, in denen in unserer Gesellschaft gelernt wird, sich durchaus auch orientieren daran, dass man den Leuten viel mehr das Werkzeug in die Hand drückt und ihnen das sozusagen als Wissen vermittelt und danach sie selber im Prinzip sehr experimentell sich an unterschiedlichen Themen, die auch quasi ganz individuell motiviert sein können, abarbeiten. Also. Also würdest du schon sagen, eher lieber schwierige Probleme bearbeiten, als das Lernen selber schwer machen? Nee, das Lernen halt so schwer machen, wie es sein muss. Schon in Bezug darauf, dass man sagt, so fundamentale Zusammenhänge sind wichtig und so weiter, aber eigentlich das eigentliche Lernen findet im Prinzip im Hintergrund, so hinter vorgehaltener Hand statt, indem wir so tun, dass wir es ganz einfach machen, diese Grundkonzepte zu verstehen in Zusammenhängen, also Methoden oder was, oder den Werkzeugkoffer, den man halt in den einzelnen Disziplinen oder in Lernumfeldern irgendwie so an der Hand kriegt. Das sollte man möglichst einfach machen, aber was das ja eigentlich bedeutet, ist ja, dass man es ja eigentlich nicht vermittelt, sondern dass es sich an dem Problem, an dem schwierigen Problem, was man stellt, zeigt, dass man eigentlich es nochmal lernen muss, weil die einfache Lernmethode einfach sagen, das ist der Zusammenhang, funktioniert ja dann nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das genau richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen sehr korkenziehermäßig formuliert. Aber ich denke, der erste Schritt wäre ja dann irgendwie Werkzeug und Inhalt voneinander zu trennen. Und das findet, soweit ich das irgendwie in meiner Studienkarriere erlebt habe, ja selten statt. Sondern irgendwie behandelt man irgendein Thema auf irgendeine Art und Weise und im besten Fall hat man sich, während man dieses Thema auf irgendeine Art und Weise erarbeitet, sich gleichzeitig auch noch eine Methode erarbeitet, das zu tun. Oder man liest Texte, in denen es um Methodik geht und man geht davon aus, als hätte man die Methodik, nur weil man den Text gelesen hat, schon irgendwie verstanden und könnte das anwenden. Ich glaube, da müsste man viel mehr in eine Richtung hingehen, dass man ganz klar macht, was sind eigentlich die Instrumente, auch wenn sozusagen das ganz, ganz konkret macht. Und den Inhalt erstmal außen vor lässt. Oder beziehungsweise dann klar macht, wo ist Methode, wo ist Inhalt. Natürlich sind die aufeinander verwiesen und wir sagen, die Frage nach der Auswahl der eigenen Methode ist immer auch geknüpft an die Frage, was will ich mit dieser Methode eigentlich bearbeiten? Aber häufig fehlt mir dann oder fehlte mir die klare Grenzziehung, was habe ich methodisch gelernt und was habe ich inhaltlich gelernt. Vor allen Dingen, was natürlich auch dann schwierig ist, dass wir jetzt im Bereich der Geisteswissenschaften ja ganz häufig das Problem haben, dass wir teilweise sehr spezifische Probleme wir es bearbeiten und da immer auch wir es irgendwie damit konfrontiert sind, dass jetzt die Relevanz vielleicht nicht ganz offen zutage liegt. Dass jemand sich dann vielleicht mit Entwicklung der Kanone im 15. Jahrhundert beschäftigt und im Prinzip immer schon weiß, also es gibt gar nicht so viele Menschen, die sich dafür interessieren. Und jetzt ist ja die Frage, warum sollen wir das eigentlich irgendwie fördern, dass er das tut? Und sobald wir da aber sagen, naja, aber es ist ganz egal, was ich bearbeite, es gibt eine gewisse Methode, die ich daran abarbeiten kann, ist es letztlich, können wir den Leuten auch zugestehen, dass sie sozusagen vollkommen frei in der Auswahl ihrer Themen sind, wenn wir sagen, aber das Wichtige, worauf es uns ankommt, ist quasi, dass sie das mit einem gewissen handwerklichen Geschick in der Anwendung gewisser Methoden macht. Natürlich also, müssen wir auch immer wieder Methodenkritik leisten und uns immer wieder auch die Methoden selbst wieder zum Inhalt machen. Aber Das ist nochmal ein anderer Punkt, glaube ich. Ja, wo die Methode dann selber ja auch wieder zum Inhalt wird und auch wieder mit Methoden bearbeitet wird. Also ich glaube, die Trennung funktioniert schon ganz gut. Ich meine, was eigentlich erstaunlich ist, ist ja, dass wir dann im Prinzip trotzdem immer nur indirekt vermittelt bekommen, zumindest. Also erlebe ich das selber ja auch und ich denke, viele andere auch. Also ist ja auch da, wo viele dann auch ärgerlich sind, oft mit ihrer eigenen Studiensituation, dass sie eben ganz oft eben keine Methoden beigebracht bekommen, sondern nur im Prinzip im Schatten hinter dem, was eigentlich inhaltlich gesagt wird, diese Methoden sehen und sich selbst extrahieren müssen. Ist das eigentlich eine gute Sache oder sollte man das viel expliziter machen? Und was würde das bedeuten, das explizit zu machen? Kann man Methoden überhaupt in diesem Sinne beibringen? Ich denke, genau das verweist auf ein Problem, über das wir ja immer wieder auch mal stolpern, nämlich das Problem des impliziten Wissens oder also auch Tacit Knowledge genannt, dass es eben eine gewisse Form von Wissen gibt, die erstmal so nicht ohne Probleme formalisierbar und vermittelbar ist. Mhm. Also, dass ich gewisse Dinge einfach auf eine gewisse Art und Weise tue, die erfolgreich ist, dass ich aber im Nachhinein überhaupt nicht angeben kann, was genau ich spezifisch jetzt anders mache als andere oder warum ich erfolgreicher bin als andere, vielleicht auch mit dem, was ich tue oder halt die anderen erfolgreicher sind, aber dass dann selbst der Person, die es ausführt, nicht mal in dem Maße bewusst ist, dass sie das verbalisieren könnte. Das heißt, ganz viele Leute, die sich darüber beschweren, dass sie eigentlich gar nicht explizit angeben können, welche Methode sie anwenden, verwenden aber implizit natürlich eine total tolle Methode und kommen ja auch total guten Ergebnissen. Und das Problem ist sozusagen, dass sie selber nicht wissen, was sie wissen. Und jetzt wäre halt die Frage, wie können wir ihnen ihr implizites Wissen explizit machen? Also wie können wir ihnen vielleicht auch den Spiegel vorhalten und sagen, aber du hast ja eine gewisse Methode, weil sie das eben selber dann gar nicht leisten können, eben aufgrund des Charakters, des Wissens, das sie haben. Also die Frage wäre dann, wessen Aufgabe wäre das eben vielleicht auch im Nachhinein dann zu sagen, naja, du hast doch die Methode angewandt. Also einfach das nochmal, dass ein anderer dir exemplifiziert, was du für eine Methode angewandt hast und du das erstmal die Narration des anderen annehmen kannst und darauf wieder aufbauend reagieren kann. Das zum einen, zum anderen ist, glaube ich, das natürlich ein wahrscheinlich eher spezifisch geisteswissenschaftliches Problem. Genau deshalb, weil wir natürlich damit vor dem Problem stehen, unseren Wert auf einem Arbeitsmarkt auch irgendwie nur schwer bestimmen zu können. Also jeder von uns muss irgendwann mal Lohnarbeit begehen und Lohnarbeit gibt es eben nur, wenn man irgendwie eine Leistung anbieten kann, die verspricht, Mehrwert zu erzeugen. Und wenn ich aber gar nicht angeben kann, warum mich irgendjemand dafür bezahlen sollte, dass ich meine Zeit an ihn verkaufe, in der ich dann irgendwas für ihn produziere, was er dann wieder verkauft, wofür er dann sozusagen Geld bekommt, dann ist, wie soll ich sagen, ist es natürlich irgendwie erstmal unbefriedigend, wenn ich jetzt mehrere Jahre an einer Institution verbringe mit dem Glücksversprechen, dass ich danach einen Job habe, der sich lohnt für mich und der sich auch für die Gesellschaft lohnt, aber am Ende quasi nach dieser Zeit, die ich dort verbracht habe, plötzlich dastehe und das Gefühl habe, ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Also ich habe zwar mich mit ganz vielen spannenden Themen beschäftigt, aber da diese Themen dann manchmal sehr speziell sind, bin ich selber gar nicht in der Lage, das Wissen, das ich dort habe, zu übertragen. Und dann stehe ich plötzlich mit leeren Händen und sozusagen vergangenen Jahren vor dem scheinbaren Nichts. Und deswegen ist es quasi für viele, glaube ich, so arg problematisch, dass sie quasi kein explizites Wissen ihres impliziten Wissens haben. Die Frage wäre nämlich genau dann auch nur zum einen, wie können wir dieses, genau wieder darauf verwiesen, wie können wir das implizite Wissen, das die Leute haben, ihnen selber gegenüber explizit machen? Gut, okay, dann mal zur nächsten Frage. Und zwar ist die Frage, sind Schwierigkeit und Lernen überhaupt miteinander in Verbindung zu setzen? Ich sage dazu gleich mal was, wir machen das heute mal andersrum. Mein Gedanke da war nämlich eigentlich, dass es super schwer ist zu lernen, aber Lernen ohne Schwierigkeit eigentlich nicht funktioniert. Das heißt also, wenn wir tatsächlich Lernen als das verstehen, dass es irgendwann erst lernen wird mit einer gewissen Schwierigkeit, müssen wir uns die Frage gar nicht stellen, wie schwer oder leicht Lernen ist, sondern es bleibt halt sozusagen, es ist an eine gewisse Schwierigkeit grundsätzlich gebunden. Das heißt also, wir müssen uns gar nicht die Frage stellen, wie leicht oder schwer wir es den Leuten machen. als These. Genau, also mein Vorschlag wäre vielleicht, um das, die Problemlage so ein bisschen zu entfalten und damit vielleicht auch nochmal einen anderen Spielraum zu eröffnen, zwischen Schwierigkeit und Frustration zu unterscheiden. Mhm. Ich denke, wenn wir quasi die Frustration damit eingehen, würde ich sagen, Lernen kann so schwierig sein, wie es will, solange es quasi eine gewisse Grenze der Frustration nicht übersteigt, die nämlich dafür sorgt, dass ich sozusagen mich diesem Lernprozess verweigere. Ja. Also ich glaube, und vor allen Dingen, was für den Einzelnen schwierig ist, ist ja auch nochmal eine individuelle Frage, aber gerade jetzt, wenn es um das Lernen von Kindern geht, sozusagen, wäre jetzt die Frage, ob das sozusagen schwierig ist für Kinder, was zu lernen. Ich glaube, solange Kinder Spaß daran haben, ist auch sozusagen die geht es dann um Herausforderungen. Also Schwierigkeit würde ich dann eher sozusagen in Richtung Herausforderungen deuten und sagen, also am meisten Spaß, wenn es eine Herausforderung ist und ich nicht unterfordert werde. Mhm. Und diese Herausforderung darf eben eine gewisse Distanz zu meinem bestehenden Wissen, und das ist ja auch quasi wieder so eine Relativität von Wissen und Lernen, eine gewisse Distanz zu meinem bestehenden Wissen nicht überschreiten, weil in dem Moment, wo diese Distanz zum bestehenden Wissen überschritten ist, das Frustrationspotenzial enorm wächst. Mhm. Und ich glaube, das Lernen immer dann am schwersten fällt, wenn man das nicht will. Sei es, weil man die Relevanz des Stoffs nicht sehen kann oder sehen will oder es überhaupt keine Relevanz für das eigene hat, oder weil man eben einfach keine Chance sieht, dieses Wissen anzueignen und auch gar nicht den Weg sieht, wie man das leisten könnte. Solange wir Herausforderungen haben, wo die Leute immer das Gefühl haben, es lässt sich verknüpfen mit dem Wissen, das ich schon habe, oder ich kann zumindest weiß, welchen Weg ich beschreiten muss, um dieses Wissen irgendwann mein eigenes nennen zu können, wenn man jetzt Wissen und Eigentum, also wenn das klammern wir, wenn das geht, aus. Ja. Aber es ist jetzt als Bild, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Dann, dass die Leute zumindest den Weg wissen, was sie abschreiten müssen. Mhm. Und auch da kann natürlich Frustration auftauchen, wenn es mal nicht so gut klappt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wenn ich vielleicht nicht die Zeit habe, die ich bräuchte oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass auch das Lernen immer ohne Frustration ablaufen muss, aber es geht immer darum, dass es eine gewisse Grenze nicht überschreitet, die dazu führt, mich dem Lernprozess selbst zu verweigern. Und das kann man insofern, aber gleichzeitig glaube ich auch eine Unterforderung ist genauso frustrierend. Das glaube ich auch. Also um das vielleicht nochmal ein bisschen andersrum zu drehen, weil ich finde es ganz interessant, dass du das jetzt so genommen hast. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Lernen, die Lernerfahrung selbst, eine zutiefst subjektive Sache ist, die immer nur im 1:1 funktioniert. Also wenn man das so will. Das heißt also, was ich lernen will, ist einerseits immer davon abhängig, wie gut oder schlecht ich bin in diesem Lernen und so weiter. Und das heißt also, und die Schwierigkeit gleichzeitig, irgendetwas zu lernen, hängt immer von dem Skill oder von der Fähigkeit, von dem Faktum oder was auch immer ich gerade lernen will, von den inhaltlichen Auseinandersetzungen ab, von mir. Das heißt also, für mich kann ich eigentlich nur die Schwierigkeit bestimmen, wenn man so will. Aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, also es gibt Situationen, in denen mir das leichter fällt, obwohl es eigentlich nur von mir selbst abhängig ist, ob ich etwas lerne. Ja, also ich meine, mit dem nur von mir selbst abhängig, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil also ich glaube schon, du hast insofern recht, meine Bereitschaft zu lernen hängt von der Motivation ab, die ich selber habe, und von dem Wissensstand, den ich nur selber habe. Und ja, es wird sehr existenzialistisch formuliert. Die lassen sich beide natürlich sozusagen sehr schwer nur quantifizieren, weswegen dann auch die Schwierigkeit, die das dann jeweils hat, sich auch nur ganz schwer quantifizieren lässt. Also ich glaube, wir haben es hier nicht mit positivistisch bestimmbaren Werteinheiten zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, spielt der Zeitfaktor eine ganz, ganz enorme Rolle. Also es macht einen totalen Unterschied, ob ich glaube, dass ich eine Sache in einer Woche können muss oder ob ich sozusagen es in einem Monat gelernt haben will. Mhm. Und das ist natürlich in den Verhältnissen, in denen wir leben, nicht komplett unabhängig von. Also das kann ich mir nicht selbst aussuchen. Ich hab Deadlines, ich habe quasi andere Ansprüche. Ich habe sozusagen ein soziales Umfeld, das sozusagen Ansprüche an mich hat. Ich will selber quasi Zeit mit anderen Menschen verbringen. In der Regel ist es ja auch so, dass Lernen halt ganz häufig einen Moment der Isolierung auch erst beinhaltet. Also ich muss mich, um zu lernen, ganz häufig zurückziehen aus sozialen Zusammenhängen, weil ich meine Aufmerksamkeit eben genau diesem Gegenstand, und das Gegenstand im offenen Sinne, widme. Und die Frage dann auch, wie sehr bin ich bereit, dieses Moment der Isolation, was eben auch immer irgendwie schwierig zu ertragen ist manchmal. Also wie kann ich damit umgehen? Mhm. Also ich habe das auch manchmal, dass ich sozusagen irgendwas lernen muss und mir die ganze Zeit denke, boah, ich würde jetzt aber heute Abend gerne meine Zeit mit anderen Leuten verbringen, und das setzt mich dann selber wieder unter Druck, weil ich dann denke, oh, ich muss jetzt schneller lernen, aber eigentlich sozusagen der Gegenstand lässt sich gar nicht schneller lernen, und dann genau, quasi, ja. Weil ich dann schon merke, ich kann es in der Zeit, die ich zur Verfügung hätte, gar nicht leisten, bin ich natürlich etwas unmotivierter, weil ich, oder frustrierter, deswegen lerne ich noch langsamer, und am Ende ist sozusagen, kommt eine Situation heraus, die irgendwie unbefriedigend ist, und das ist was, ja, liegt das eigentlich vielleicht daran, dass ich es dann gar nicht gelernt habe, sondern nur halb oder sowas in der Art? Also wahrscheinlich, oder? Ich meine, dieser Lernprozess ist ja nur abgeschlossen, wenn man es tatsächlich gelernt hat. Und dazwischen gibt es ja auch nichts. Man kann Sachen ja eigentlich gar nicht halb lernen, wenn man es mal genau nimmt, oder? Jein. Also ich würde schon sagen, man weiß was oder man weiß es halt nicht. Und weil wir sozusagen, alles andere wäre dann Ahnung und Spekulation und nicht in dem Sinne Wissen. Also Vorwissen, ne? Also in der Hermeneutik hat man ja diese Idee davon, dass man sowieso nur Sachen lernen kann, die man vorher in anderen Zusammenhängen schon weiß. Also dass man im Prinzip immer ständig eine Übertragung von dem, was man schon weiß, auf andere Dinge macht. Also diese hermeneutische Zirkel ist ja das. Und dass man halt immer wieder die gleichen Sachen in anderen Zusammenhängen lernt und so weiter. Aber erst wenn ich sozusagen einmal komplett durch bin durch diesen Zirkel, habe ich es ja eigentlich gelernt. Also das Konzept ist ja sonst immer noch ein altes. Naja gut, aber ich habe, also das wäre insofern spannend, ob die Zwischenschritte nicht auch schon quasi irgendwie als Lernen bezeichnet werden könnten. Weil das meine ich auch, wenn ich einen Text lese zum Beispiel, dann gibt es ja ganz viele Eingänge in einen Text und ganz viele Ausgänge aus einem Text. Und ich kann natürlich sagen, am Ende einer Lektüre dahin kommen, dass ich einen Begriff sehr gut erklären kann, aber sozusagen im Prinzip die ganze Komplexität, die er in einem Text entfaltet, noch nicht überschaue. Und dann würde ich sagen, habe ich natürlich irgendwie irgendwas auch gelernt, aber halt eben nicht all das, was an diesem Text lernbar wäre. Weil gerade bei Texten ist natürlich so, ich glaube, man kann so einen Text eigentlich nie vollständig lernen. Also da sind wir dann wirklich im Bereich der Hermeneutik, wo man sagt, jede neue Lektüre des Textes öffnet und schließt mir unterschiedliche Türen. Ja, also was ja eigentlich auch interessant ist, ist ja dabei dieser Begriff Erkenntnisinteresse vielleicht. Also man kann es einerseits, so wie du jetzt, passiv formulieren, also dass man also gar nicht die Möglichkeit hat, einen Text komplett vollständig zu durchdringen, also weder der oder diejenige, die den schreibt, noch der oder diejenige, die ihn nachher liest und interpretiert. Andererseits kann man ja auch sagen, was ist eigentlich das Lernziel, wenn man das in Bezug aufs Lernen formulieren will? Also was ist sozusagen, was will ich denn eigentlich in diesem Text sehen zum Beispiel? Oder was will ich denn jetzt im Zusammenhang mit meiner, wir haben das Beispiel ja vorhin gehabt mit der mündlichen Prüfung. Was will ich denn jetzt hier besonders für mich lernen und was will ich besonders herausheben? So? Oder was will der andere von mir gelernt haben? Oder so rum, naja. Was ich dann gelernt habe. Klar. Ich denke auch, vielleicht ist die Position des anderen auch erstmal stark zu machen, insofern, dass in der Regel so ein reines Lernen für sich selbst alleine gibt es ja nicht. Also beziehungsweise vielleicht gibt es das, ich will ja jetzt auch gar nicht so fundamental das ausschließen, aber in der Regel erzielt das Lernen, soll ja eine Wirkung erzielen. Ich denke, so kann man das vielleicht formulieren. Also sei es in dem Moment, dass ich eine andere Perspektive auf Dinge erhalte, sei es, dass ich Dinge anders beschreiben kann, sei es, dass ich mit Dingen andere Sachen machen kann. Also das Lernen sozusagen soll ja eine Verhaltensänderung herbeiführen. Ja. In irgendeiner Form zeigt sich, dass ich hier was gelernt habe, dadurch, dass ich was machen kann, was ich vorher nicht gemacht habe. Oder eine Sache anders machen kann, als ich sie vorher gemacht habe. Und das zielt ja eigentlich immer schon auch auf dieses intersubjektive Moment. Ja, das stimmt. Also, dass zumindest den anderen dann auffällt, dass ich irgendwie was anderes mache. Selbst wenn es ihnen nicht auffällt, fällt mir dann vielleicht noch auf, dass es ihnen gar nicht auffällt. Aber genau, also immer im Prinzip durch diese Abweichung zu meinem bisherigen Verhalten und zu meinem bisherigen Wissensstand kann ich sagen, dass ich was gelernt habe. Mhm. Und ich versuche natürlich immer auch quasi dieses Neugelernte wieder in meine Handlungen und mein Denken und Sprechen einfließen zu lassen und das sozusagen hat den anderen wieder als Adressaten, der mir dann zurückspiegelt, ob mein Lernen jetzt irgendwie erfolgreich war oder nicht. Also ich glaube, ja. Das ist dann ähnlich wie Wittgenstein sagt, es gibt keine Privatsprache würde man, würde ich vielleicht dann so weit gehen und sagen, es gibt kein rein privates Lernen. Also wenn dieses Lernen nicht selber wieder in irgendeiner Form vermittelt wird, wäre die Frage, ob jemand was gelernt hat, gar nicht beantwortbar. Das stimmt, ja. Wenn der Baum im Wald fällt und keiner ist da, macht er ein Geräusch. So diese Idee, ne? In Bezug auf Lernen. Na, ich meine, andererseits, also was ja sich, also zumindest mir jetzt sofort, insbesondere weil ich ja gerade eben Foucault auch lese, dann sofort die Frage aufwirft, ist ja, inwiefern Lernen eigentlich eine Machtpraktik ist. Also inwiefern einerseits die Einforderung von Lernen Machtpraktik ist und andererseits, inwiefern der Lernerfolg selbst nicht auch so ein Ausdruck von Macht ist. Jetzt ganz naiven Sinne, also wirklich auch, umso mehr ich weiß, umso weniger ist offensichtlich, dass ich etwas nicht weiß und kann damit also in Diskussionen viel besser bestehen und so weiter. Kann man das eigentlich auch so rumdrehen? Also ich glaube, der Aspekt der Macht ist da total zentral und wichtig. Also zum einen eben genau dieses Macht im Sinne von Lernen machen. Mhm. Auf der anderen Seite im Sinne von Lernen zu machen. Und das natürlich verändert auch in einem gewissen Lernprozess meine Position. So, wie es in Bezug auf. Nur, ich glaube, das Schwierige ist, oder wo man dann natürlich sich. Ist die, also, es hängt natürlich fundamental davon ab, dass man auch so einen Foucault'schen Machtbegriff, der ja eher sich am Kraftfeld, also eher an sozusagen so einem physikalischen Vorstellung der Verteilung von Ladungen orientiert, als irgendwie dieses. Moment der Gewalt ist irgendwie im Vordergrund. Also ich kann niemanden umhauen, der nur weil er sozusagen, weil ich jetzt gelernt habe, was Foucaults Machtbegriff ist. Ja. Aber ich kann in gewissen Feldern, in gewissen Diskursen, wie soll ich sagen, ein Gewicht, eine Position einnehmen. Ich kann dort sozusagen gewisse Autorität erlangen und meinen eigenen Worten Gewicht verleihen, weil ich sie verknüpfen kann mit dem, was Foucault gesagt hat. Also da spielt das Lernen total eine Rolle. Also nur. Ich übe damit ja auch im Prinzip die Performances, wenn man so will, ein für den Diskurs. Also und verhalte mich immer ähnlicher zu den Leuten, die dort auch diskutieren. Findest du? Also gerade weil ich verstehe, was die Spielregeln sind dadurch. Ja, oder ich breche die Spielregeln. Also, genau, aber ich muss sie ja vorher wissen. Das ist sozusagen eine Frage, das ist. Finde ich nämlich immer wieder spannend bei Foucault häufig, es ist ein bisschen, das driftet jetzt ein bisschen in so eine Foucault-Diskussion ab, aber Foucault wird ja ganz häufig als sozusagen so eine Gegenmacht irgendwie gelesen, also immer im Kontext der Gegenmacht und immer im Sinne von jetzt vermeintlich linker autonomer Politik, und ich denke, dass Foucault das gar nicht mal gewollt hätte oder beziehungsweise, dass das gar nicht mal die einzigste Möglichkeit ist, Foucault zu lesen, sondern dass ich vielleicht eine andere Art und Weise Foucault zu lesen, ist vielmehr so die Bestimmung der Grenze, zu der man sich dann verhalten muss. Also quasi zu sagen, hier gibt es die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und das heißt, ich kann mich dafür oder dagegen entscheiden. Mhm. Und dass ich mich entscheiden kann, hat meine Machtposition quasi gestärkt. Nicht, dass ich jetzt die richtige Entscheidung treffe, sondern dass ich an der Stelle, an der ich es vorher vielleicht gar nicht vermutet habe, erkenne, dass hier eine Entscheidung stattfindet, das ermächtigt das Selbst, sich selbst zu positionieren. Also ist Lernen in gewisser Weise als sich eigentlich auch die Bewusstmachung der Struktur, in der wir uns bewegen. Und vor allen Dingen auch Lernen ist sozusagen das Bewusstmachen des Unlernbaren und das sozusagen des Unwissens. Also ich habe so immer das Gefühl, umso mehr ich irgendwie gelernt habe in meinem Leben oder umso länger ich an der Universität bin, umso mehr wird mir total bewusst, was es noch Lernbares geben würde. Ja, das stimmt. Also dass ich mit jedem Schritt, den ich mache, plötzlich irgendwie 3-4 Türen sehe, durch die ich auch noch schreiten könnte. Und dann immer wieder natürlich mit diesem Problem der Zeit konfrontiert bin und mir denke, ach, wie schade, so, ich würde doch gerne das noch lernen und das noch lernen und das noch lernen. Und dann muss man sich entscheiden und dann lernt man das und dann kommt man wieder zu anderen Themenkomplexen, die interessant wären, mit denen man sich auseinandersetzen könnte, wo man noch was zu lernen hätte. Und da insofern ist Lernen auch immer sozusagen dialektisch verwoben mit dem, was man gerade nicht lernt und was es noch zu lernen geben würde. Und das führt im positiven Fall dazu, dass man auch so eine gewisse Gelassenheit gegenüber des Nichtwissens entwickelt. Also ich denke, das ist auch ein schöner Effekt des Lernens, wenn es dazu führt, dass man aufgrund der Erkenntnis, wie schwierig es ist, was zu lernen, wie viel Zeit es dauert, plötzlich auch sich darüber beruhigt, dass man eben nicht alles lernen kann. Ja. Und sich dann auch sozusagen daran erfreuen kann, dass andere Leute was anderes lernen als man selbst. Also das, insofern ist Lernen dann auch vielleicht, also gibt es quasi zwei Haltungen zum Lernen. Das eine wäre so ein akkumulierendes Lernen, das sich in Konkurrenz mit den anderen sieht und dann denkt, ich muss mindestens das Gleiche gelernt haben wie die anderen und am besten Fall noch viel mehr, weil ich dann sozusagen in der Konkurrenz wieder auf Arbeitsmarkt oder in anderen Situationen besser dastehe. Und die andere Haltung zum Lernen wäre viel mehr so, ich lerne was und an dem Lernen lerne ich, was ich nicht lernen kann, aber ich bin froh, dass sozusagen andere die Möglichkeit haben, das zu lernen, was ich nicht lernen kann. Mhm. Und wenn wir es dann noch schaffen, irgendwie solidarisch, kooperativ zusammenzuwirken, dann ist das ist das vielleicht die Utopie einer schöneren, menschlicheren Gesellschaft, in der wir leben. Also so Lernen auch verstanden als im Prinzip als Weisewerdung, wenn du so willst, also dass man einfach einsieht, es geht nur zusammen. Was ja auch gut mit dem zusammenpasst, dass Lernen selbst ja als menschliche Aufgabe immer eine intersubjektive Einfassung hat. Ja, wobei natürlich, denke, auch nochmal ein spannender Punkt ist mit dem Lernen verknüpft, ist natürlich die Unmöglichkeit der Denkbarkeit des eigenen Todes und wer es das heutzutage natürlich so eine ganz starke Ideologie des lebenslangen Lernens propagiert wird, die eben daher rührt, dass wir sozusagen irgendwie genau diese Begrenztheit unserer Zeit irgendwie uns abverlangt, dass wir möglichst effizient und effektiv das ganze Leben lang lernen. So, ja. Mhm. Und ich denke, da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Und ich denke, da ist dann diese Gelassenheit, von der ich davor gesprochen habe, auch wieder wichtig, dass man sagt, diese Ideologie fußt nämlich darauf, dass wir sozusagen, dass mehr Lernen auch mehr wert wäre. Und ich glaube, wir müssen einfach wegkommen von so einer Wertdebatte, wenn es um Lernen geht. Dass sozusagen das Lernen viel mehr als so ein schönes Moment der Selbstbildung begreifen. Also auch die Frage nämlich, was ist die Motivation, was zu lernen? Und auch wenn ich vorhin zu Recht gesagt habe, dass es so ein reines Lernen für sich selbst nicht gibt, würde ich trotzdem sagen, es ist so ein bisschen wie Knete. Also man durch das, was man lernt und was man lernen will, formt man sozusagen sich selbst aus Knete und mit dieser Knetfigur, die man dann erstellt, stolpert man dann durch eine Welt anderer Knetfiguren und matscht sich mit denen zusammen oder halt nicht. Ja. Na, was man glaube ich sagen kann und also damit man überhaupt Gespräche führen kann, die nachher einen Bildungsprozess auslösen, muss man eben irgendwie interessante Sachen vorweisen können fast. Also man lernt nicht für sich, man lernt für die interessanten Diskussionen, die man über das, was man gelernt hat, sprechen kann. Also wenn man so will. Ja, also ja, das Ziel ist das Gemeinsame. Genau, da zum Beispiel sehe ich manchmal sozusagen so eine Gefahr darin, wenn es um technikgestütztes Lernen geht, dass und dann in dem Moment, wo wir mehr und mehr uns darauf verlassen, dass wir im Internet lernen, am Computer lernen und sozusagen der andere Mensch als Gesprächspartner, als Quelle von Wissen immer mehr in den Hintergrund tritt gegenüber der vernetzten Weltmaschine, tritt auch genau der Spaß daran, in sozusagen einen fruchtbaren Diskurs mit dem anderen einzutreten, mehr und mehr in den Hintergrund. Weil ich das Gefühl habe, dass all das, was mir der andere vermitteln könnte, auch durch eine Maschine vermittelt werden könnte und vielleicht eben in geringerer Zeit und sozusagen mit schönen Bildern. Also der andere Diskussionspartner hat ja in der Regel keine Kärtchen dabei, wo er schnell seine Diagramme aufzeichnet, sondern es ist dann wieder ein Lernen, das sehr stark auf auditive Momente verweist. Also ich höre dann mehr oder natürlich spielt das Visuelle auch eine Rolle, weil der andere ja eine Gestik und eine Mimik hat. Und dass aber manchmal das irgendwie dann plötzlich als Beschränkung erfahren wird und deswegen das Gespräch mit dem anderen als eine minderwertige Wissensquelle gesehen wird. Und so eine Perspektive würde ich für arg gefährlich halten. Also ich bin nicht dagegen, dass man auch quasi den Computer nutzt, um sich Wissen anzueignen und was zu lernen. Aber ich denke, dass sozusagen das interpersonelle Lernen nicht vernachlässigt werden soll und auch der Wert dessen nicht vernachlässigt werden soll. Ich nehme auf. Nimmst du auf? Ich nehme auf. So, dritte Runde. Die dritte Frage schließt sich gut an das Ende der zweiten Runde, nämlich es ist eine Frage nach der Technik. Und zwar heißt die Frage, löst die Technik das Lernen und damit den Bedarf, schwierige Prüfungen für den Menschen zu bestehen, ab? Bisschen weniger durcheinander gesprochen. Also wenn Technik uns so viel abnehmen kann und so viel Komfort bietet und uns die Möglichkeit bietet, im Prinzip schwierige Probleme nicht mehr zu lösen zu müssen, so rum, warum dann eigentlich noch lernen? Und auf längere Sicht, ist das Lernen dann nicht irgendwie sowieso irgendwann überflüssig? Puh. Ich denke, da müssen wir die Frage, also erstmal, also muss man sich klar machen, reden wir von dem jetzt Möglichen? Und ich meine, da sind auch die technischen Möglichkeiten noch begrenzt und gewisse Dinge lassen sich in der Form noch gar nicht technisch gestützt oder technisch vermittelt lernen und sozusagen auch noch nicht technisch gestützt lösen. Insofern greift diese Frage ja eher auf sozusagen eine zukünftige Entwicklung weg und da gibt es ja ganz viele Dystopien, Utopien, wie das dann vonstatten gehen kann. Könnte ja denken, zum Beispiel, wir müssen nicht mehr lernen, weil wir jetzt mit einem Bio-Plug-in an den Computer anschließen können und das notwendige Wissen dann sozusagen direkt in unser Gehirn transferieren und dort dann, so in Matrix ist das ja zum Beispiel eine ganz schön kulturindustriell in Szene gesetzt. Und dann ist immer die Frage natürlich, wäre das jetzt wünschenswert, also ob das funktioniert oder nicht, kann ich nicht beantworten, weil ich jetzt sozusagen... Kannst auch nicht in die Zukunft gucken, schade eigentlich. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich bin sozusagen, also ich würde behaupten, ist viel, viel schwieriger, als es sozusagen sich manche Leute wünschen. Mhm. Und dann halte ich es für gar nicht so wünschenswert. Das würde ich nämlich auch sagen. Der Gedanke kam mir nämlich so, dass ich... natürlich als in meiner Aufgabe als Wissenschaftsgeschichtsstudent ja öfters genau solche Momente auch verfolge in anderen Zusammenhängen. Ich hatte das im Zusammenhang mit der Chemie zum Beispiel, wo man ja eindeutig zeigen kann, dass also während man, und in der Kunst natürlich auch, aber bleiben wir vielleicht mal bei der Chemie als Beispiel, dass es halt so ist, früher hieß es, wenn du Chemiker warst oder Alchemist warst, dass du auch Glasbläser warst, weil du nämlich deine eigenen Instrumente herstellen musstest. Wenn du heute zu einer Chemikerin gehst, und sagst dir, ja, stell doch mal bitte deine eigenen Instrumente her, dann wird sie das wahrscheinlich nicht können. Das ist einerseits gut, weil sozusagen eine gewisse Spezialisierung damit zusammenhängt. Andererseits fehlt natürlich im Prinzip der damals sehr, sehr wichtige Zusammenhang zwischen dem handwerklichen Arbeiten als Chemiker oder als Chemikerin und andererseits eben dass das auch meine Sachen sind, dass das also tatsächlich auch etwas ist, was ich hergestellt habe, was ja auch verschiedene prototypische Sachen dann eben auch und so weiter, so eine Sachen halt. Und heute könnte man ja Ähnliches auch sagen. Also ich habe vorher digitale Medien studiert, in den Zusammenhängen auch Programmieren gelernt. Ich habe aber zum Beispiel nie gelernt, in Maschinensprache zu programmieren, weil das nicht nötig war. Ich würde auch sagen, dass es eine gute Sache war, weil ich mich sonst mit etwas aufgehalten hätte, was eben heute nicht mehr nötig ist. Andererseits meiner Biografie bin ich ja dann auch in die Geisteswissenschaften gegangen und stelle halt fest, dass es oftmals unumgänglich ist, genau diese Grundlagen eben zu begreifen. Und ich frage mich manchmal, ob diese Blindheit, diese schwierigen Grundlagen, die es halt überall gibt, nicht sehen zu wollen einerseits, weil sie halt nicht nötig sind, in Anführungsstrichen, ob das nicht eigentlich ein falscher Weg ist und ob der uns nicht sogar wegführt von wirklichem Wissen, wenn man so will. Ja, also ich meine, zwei Gedanken, die ich dazu hatte. Der erste Gedanke ist, letztlich würde ich behaupten, dass es einen Grundbestand an Wissen gibt, der notwendig ist, um in einer demokratisch organisierten Gesellschaft seine Interessenvertretung durchzusetzen. Also ich muss einen gewissen Einblick in das Funktionieren eines Nationalstaates haben, solange er existiert, oder auch überhaupt in auch ökonomische Abläufe und soziale Abläufe haben, um meine eigenen Interessen sozusagen so artikulieren zu können, dass sie innerhalb der jeweils bestehenden Verhältnisse auch zur Geltung kommen können. Das heißt, wir müssen alle irgendwie über einen gemeinsamen Bildungskanon verfügen, der nicht bis in die feinsten Äderchen sozusagen, ich muss nicht sagen, unbedingt VWL studiert haben, um zu wissen, was meine Interessen innerhalb politischen Wirkens sind. Aber ich muss sozusagen alle in die Lage versetzen zu können, es auch, also zum einen dann lernen zu können, wenn es denn notwendig wird, aber eben, ich glaube, das Ideal des mündigen Bürgers setzt voraus, dass wir uns darauf einigen, dass es einen gewissen Grundbestand des Wissens gibt und der ausreichend ist, um seine Interessen erstmal zu identifizieren und dann sozusagen abzugleichen mit den Interessen der anderen und dann in Kooperation mit den anderen eine Lösung zu finden, wie man die eigenen Interessen im Konflikt oder auch eher konsensual mit den anderen verbindet. Also das glaube ich schon, dass es einfach immer grundsätzlich nötig ist, in einem gewissen gemeinsam geteilten Wissensbestand zu verfügen. Der andere Punkt, der mir spontan so einfiel, ist, dass die Grundlagen ja gar nicht mal immer schwierig sind. Also dass zum Beispiel, wenn es geht ja dann um so die Kenntnis über Grundrechenarten. Also ich meine, das ist ja schon irgendwie erstaunlich, wenn man dann teilweise im Alltag merkt, wie Leute darüber schon stolpern. Keine Prozentrechnung können oder wie sozusagen überhaupt Schwierigkeiten auch in der Addition von Zahlen mit Kommawerten haben, brauchst ja nur mal im Prinzip in einen Bäcker zu gehen oder so. Und da entsteht ja plötzlich eine gewisse Abhängigkeit von einem Taschenrechner, von einem Objekt, und man würde ja sagen, also eigentlich ist doch das zu lernen. Genau, darauf will ich eigentlich genau hinaus. Eigentlich ist das zu lernen doch gar nicht so schwierig gewesen. Also, oder es scheint uns irgendwie gar nicht so schwierig gewesen zu sein, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir das in einem gewissen Alter gelernt haben. Also da würde ich auch sagen, spielt es mit Sicherheit eine Rolle, wann wir was eigentlich lernen. Also wie früh fangen wir an mit dem Lernen ganz grundsätzlich und in welcher Art und Weise und welches Wissen baut darauf auf? Und die Gefahr ist ja so ein bisschen, dass wir eben Dinge, die sagen, gar nicht so schwierig zu lernen wären, so auf die Technik auslagern, dass wir ohne die Technik diese einfachen Aufgaben gar nicht mehr lösen können. Ja. Und da müssen wir immer wieder quasi uns die Frage stellen, also ich glaube, schwierige Probleme auf die Technik auszulagern, halte ich für total sinnvoll. Also Probleme, die man sozusagen gar nicht selber lösen könnte oder nur im riesigen Aufwand lösen könnte. Aber die Dinge, von denen wir davon ausgehen können, dass sie eigentlich für alle lernbar sind und jeder sie auch sozusagen lernen können sollte und sozusagen diesen Grundbestand des menschlichen Miteinanders, das vielleicht verweist dann wieder auf den ersten Punkt, ausmachen, die sollten wir doch bitte auch den Menschen überlassen. Ja. Und die Gefahr, die ich immer darin sehe, ist, dass man halt quasi so alles auslagert. Ich meine, die große Hoffnung zum Beispiel beim Computer ist ja von Anfang an quasi eigentlich gewesen, dass die Ingenieure, die Mathematiker, die Astrophysiker von dieser eher stupiden Aufgabe des Ausrechnens von Differentialgleichungen befreit werden und dann quasi sich den eher kreativen Gedanken und Modellbildung hingeben können. Ja. Aber in letzter Konsequenz führt das eben jetzt mit ganz, ganz vielen Zwischenschritten dann dazu, dass plötzlich niemand mehr diese Differentialgleichung lösen kann oder beziehungsweise ganz viele das überhaupt nicht können. Ja, das stimmt. Und da würde ich sagen, da müssen wir dann vorsichtig werden. Also vor allen Dingen dann, wenn wir wieder zurückverweisen auf Foucault und die Frage nach Macht stellen, diese Maschinen können das ja auch nicht einfach so. Sondern es ist ihnen ja sozusagen in der Konstruktion angelegt, dass sie das können. Also gibt es die Leute, die diese Maschinen konstruieren, die über dieses Wissen verfügen, deren Selbstwert und deren Wert sozusagen ökonomisch steigt, dadurch, dass die anderen nicht über das Wissen verfügen. Also in dem Moment, wo die Maschine auch gar nicht transparent macht, auf welchen Prinzipien sie diese Aufgaben lösen kann, findet auch über die Technik selbst gar keine Vermittlung des Wissens, das notwendig wäre, um die Technik zu bauen, statt. Und dann kristallisiert sich so eine Asymmetrie des Wissens heraus, die ich dann auch wieder langfristig für gefährlich halte. Das sehe ich ganz ähnlich. Dass also genau dadurch, dass in unserem jetzigen Zustand, also man für einen Euro oder nicht mal einen Euro einen Taschenrechner kaufen kann, das eigentlich ja auch immer nur so ein Schlafmohn ist, den man also ganz vorsichtig nur zu sich nehmen darf. Weil also es ist halt nicht also da ist eben einfach auch schon ein gewisser Machtanspruch mit angelegt. Also dadurch, dass diese Geräte so günstig angeboten werden können, ist es sogar noch viel mehr, und man sieht das zumindest in der Hacker-Szene ja auch, dass das auch gemacht wird, viel mehr gefordert, es wirklich zu verstehen und sich die Geräte zu eigen zu machen, sie also nicht fremdbestimmt zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, sie als Nutzer oder Nutzerin sich so anzueignen, dass sie tun, was man selber will. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dafür ist es eben wichtig, genau die Sachen, die der Rechner kann, eben wenigstens einmal selbst gemacht zu haben. Also zum einen fand ich das sehr schön, also diese Gegenstrategien in der Hacker-Szene, ich glaube, die sind wirklich auch langfristig vielleicht ein effektives Mittel, um quasi Machtungleichheiten und machtungleiche Verteilung sozusagen von unten sozusagen aufzubrechen. Mhm. Zum anderen ist, gerade weil du es erwähnt hast, fand ich gerade, ist mir so der spannende Gedanke gekommen, inwieweit der Taschenrechner sozusagen eigentlich, also mit so einem vielleicht ideologisch-humanistischen Anspruch letztlich genau das Gegenteil bewirkt. Also weil man könnte ja sagen, okay, wir machen die Taschenrechner deshalb so billig, damit sozusagen die Leute, die eigentlich von so einer Bildung ausgeschlossen sind, trotzdem diese Funktion erfüllen. Und das nimmt ihnen aber quasi die Berechtigung zu fordern, das zu lernen. Eigentlich also, ja. Hm. Anstatt dass wir sagen, wir müssen allen Menschen in unserer Gesellschaft die Möglichkeit geben, und ganz egal wie lange es dauert, dass sie über gewisse Grundlagen der Mathematik verfügen, sagen wir, nein, wir stellen ihnen so billig jetzt Taschenrechner zur Verfügung, damit sie trotzdem rechnen können, obwohl sie es nicht können. Ja. Und das führt aber sozusagen in on the long run dazu, dass sie an ihrer Situation gar nichts ändern können und eben gar nicht mehr fordern können, dass ihnen das wirklich doch noch beigebracht wird. Und das ist natürlich so eine ganz perfide Strategie, auch wie man sozusagen mit Technik und Humanismus zusammen Leute genau von der Verwirklichung dessen, worauf sie eigentlich ein Recht hätten, abhalten kann, dass man die Leute wirklich ruhig stellt. Also ich glaube, dieser Mondvergleich, das gefällt mir. Also der Gedanke, dass Technik, und da müssen wir dann immer dann auch vielleicht eine Form der Technikkritik finden, die nicht der Technik per se den Fortschritt irgendwie zuschreibt oder per se irgendwie das Böse in der Technik sieht, sondern wir müssen uns bei den Techniken immer wieder fragen, inwiefern helfen sie den Menschen, die sie nutzen, zu einer gewissen Mündigkeit, inwiefern ist in diesen Techniken, oder die da zur Verfügung gestellt werden, gewisse Machtstrukturen verfestigt und wie lassen sich diese verfestigten Machtstrukturen selber wieder verflüssigen, wie müssen dann auch sagen, vielleicht nicht vom Staat organisierte Bildungsangebote aussehen, die genau solche strukturierten Machtverhältnisse von unten aufweichen und wie müssen sozusagen wir anfangen, unsere Welt selbst zu hacken. Ja. Das sehe ich nämlich auch so, dass wir also interessanterweise dadurch, dass uns so viele, wenn man so will, Kontrollgeräte gegeben werden, die also auch, das ist ja auch im Taschenrechner angelegt, wir reden jetzt viel über den Taschenrechner, der im Prinzip ja auch ein Rechner sein, also ein Computer sein könnte, das spielt ja keine Rolle, eben auch angelegt ist, ist ja eine gewisse Disziplinierungswunsch. Also wenn wir, während man ja bei Menschen immer noch sagen muss, man muss Vertrauen schenken der Bäckerin, die nur angestellt ist, dass sie richtig rechnet und nachher auch richtig abrechnet und solche Geschichten. Wenn der Taschenrechner das tut, dann kann sie sich nicht mehr verrechnen und solche Sachen. Das heißt also, da muss man eben auch ganz doll aufpassen, dass es eben genau das, was Lernen am Ende eben auch auszeichnet, diese intersubjektiven Austausch und das Vertrauen, dass das, was man selbst gelernt hat, beim anderen ankommt und andererseits das Vertrauen, dass das, was der andere gelernt hat, auch erstmal für bare Münze zu nehmen, dass das nicht auch über diese Technik, dadurch, dass sie fremdbestimmt bleibt, nicht komplett wegfällt auf einmal. Also das sehe ich nämlich auch. Man hat es ja, um ein Beispiel dafür zu bringen, in Amerika mit diesen Multiple-Choice-Fragen ja teilweise jetzt schon, dass also es Techniken gibt, nach denen man unabhängig vom Inhalt also bessere Ergebnisse erzielt. Also man kann halt sagen, diese Ergebnisse sind niemals randomisiert, sondern sie sind immer in irgendeiner Form strukturiert und so weiter. Und was das aber eigentlich heißt, ist, dass also kein Vertrauen mehr darin geschenkt wird, wie man formuliert und solche Sachen. Ja, also nochmal vielleicht eine kleine begriffliche Korrektur. Meiner Meinung nach, also jetzt aus einer Foucault'schen Perspektive, wäre es nicht eher weniger eine Disziplinierung der Verkäuferin oder des Verkäufers, sondern vielmehr eine Regulierung. Oder auch die Techniken, des Computers sind eher Regulierungstechniken als Disziplinierungstechniken, weil wir quasi nicht en Detail vorgeschrieben wird, wie du den Computer benutzt, sondern der Computer setzt dir überhaupt nur einen Rahmen, in dem du irgendwas Nützliches machen kannst. Ja. Aber du kannst quasi, es ist unglaublich schwierig, den Computer gegen seinen intendierten Nutzen zu verwenden. Und das ist, glaube ich, eher ein Instrument der Regulierung als der Disziplinierung. Na gut, stimmt. Er steckt Rahmen ab, in denen Sachen gehen. Genau, also ja. Es geht eher darum, einen Rahmen abzustecken, indem er dir Sachen erlaubt, als zu sagen, du machst es so oder gar nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist nur sozusagen eine begriffliche Korrektur. Mhm. Dieses Moment des Vertrauens ist natürlich, also ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also insbesondere, wenn es um die Technisierung von Arbeitsplätzen geht, dass die elektrischen Geräte oder hauptsächlich auch der Computer, aber auch die Kasse oder auch sozusagen die Kamera, die gegen den Ladendiebstahl installiert ist, wird überwacht, auch die Verkäuferin. Mhm. Ja, genau. Also, die macht da keinen Unterschied, wen sie überwachen. Und der Computer sozusagen ist in der Lage, alles, was ich an ihm tue, auch zu registrieren und das sozusagen in Form von Daten wieder auswertbar zu machen. Insofern ist die Eingabe, die ich mache, auch nachvollziehbar, wenn ich die dementsprechend sozusagen gestalte. Ja. Und das bedeutet also, ich gebe Leuten vermeintlich Hilfsmittel in die Hand und gleichzeitig bin ich überhaupt dann plötzlich in der Lage, ein Verhalten von ihnen zu kontrollieren, das ich vorher gar nicht kontrollieren konnte. Ja. Also die Verkäuferin, die sozusagen vor einer nicht elektronischen Kasse gearbeitet hat, die hätte sozusagen jemanden einen Apfel schenken können, aber wir sozusagen heutzutage ist es mit Hilfe von Inventur und elektronischen Registrierkassen ist überhaupt nicht mehr möglich, Geschenke zu machen. Das also, stimmt, ja. Und das zwingt quasi plötzlich der Verkäuferin, also er macht es unmöglich, in gewisser Verhaltensmuster, das vorher noch möglich war. Das heißt, ich gebe dir ein technisches Gerät und sage hier, damit wird deine Arbeit leichter. Aber plötzlich kannst du quasi gewisse Sachen und gewisse, wie soll ich sagen, Abweichungen von den Routinen, die vorher einfach möglich waren, die auch gar nie aufgefallen werden, nicht mehr machen, weil sie sozusagen auch Abweichungen darstellen, die dann eben sanktioniert werden können. Ja, das stimmt. Technik macht das Leben nämlich nur dann leichter, wenn man es im intendierten Sinne macht. Und die ganzen Irrationalitäten und Altruismen, die so im normalen Alltag immer mit dabei sind, fallen eben einfach weg, weil sie halt nicht erfasst worden sind im Rationalen. Genau, vorher waren die sozusagen unsichtbar. Sie waren einfach, sie waren sozusagen der Kitt unserer Gesellschaft, der gar nicht, aber nie irgendwie an die Oberfläche, niemals verallgemeinerbar war. Also es war auch nie, also das ist auch nichts, worauf du erwarten kannst, sondern es sind im Prinzip die kleinen Gesten, die sozusagen das Miteinander menschlich gestaltet haben. Mhm. In dem Moment, wo zwischen mir und den anderen, zwischen mich und dem anderen sozusagen der Computer tritt, wird alles sozusagen, muss gewissen Anforderungen genügen und diese Unsichtbarkeit und diese Gesten, die fallen plötzlich weg. Mhm. Und das verändert auch, glaube ich, langfristig dann auch so eine Stimmung, die innerhalb einer Gesellschaft ist. Also die Frage, wie gehe ich mit dem anderen um? Wie begegnen mir der andere? Wie offen bin ich dem anderen gegenüber? Wie sehr vertraue ich irgendwie, jetzt mal ganz, ganz, ganz, ganz blumig gesprochen, wie sehr vertraue ich in das Gute des anderen? Also so. Ja, und das verlernt man nämlich auch. Darauf sind wir nämlich noch gar nicht gekommen, dass man, dass bestimmte kulturelle Entwicklungen, und Technik gehört ja zur Kultur auch dazu, würde ich zumindest behaupten, bestimmte Sachen möglich und unmöglich machen. Das heißt also, unsere Diskussionskultur hat sich durchs Internet mit Sicherheit verändert. Also es gibt Leute wie ich zum Beispiel, die also im Internet im Prinzip grundsätzlich gar nicht diskutieren, sondern lieber nur in Persona, weil einfach vieles nicht funktioniert im Netz, was im echten Leben halt immer noch geht. Und so eine Sachen zum Beispiel wären halt komplett unvorstellbar gewesen, dass jemand da diesen harten Unterschied macht. Also so eine Sache. Ich denke, klar, also wir sagen, das wäre zum Beispiel, wir haben jetzt die ganze Zeit ja auch sehr, sehr fokussiert auf sagen Wissen, Lernen gesprochen, aber es gibt natürlich auch einfach sagen ein soziales Lernen, dass ich daran, also wie gehe ich mit dem anderen um, und das ist auch wahrscheinlich, das ist zum Beispiel ein Lernen, das sowieso fast nur in der Praxis stattfindet. Wenn diese Praxis sich aber verändert, dann lerne ich das oder ich lerne es halt nicht mehr. Mhm. Und wenn wir gewisse Ideale, die wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, haben, basieren eben darauf, dass wir eigentlich immer schon irgendwie das, so eine gewisse Sozialität im Umgang mit dem anderen gelernt haben, und in dem Moment, wo aber zwischen mir und den anderen irgendwas anderes dazwischen tritt, lerne ich das plötzlich nicht mehr. Und es ist wahrscheinlich auch nicht mal so, dass einem das jetzt irgendwie so konkret immer direkt auffällt, sondern es ist irgendwann einfach nicht mehr da. So. Ja, genau. Und da muss man immer wieder. Es stirbt quasi aus, wenn man so will. Es stirbt im Prinzip, in gewisser Form stirbt aus. Ich meine, das ist ja manchmal sozusagen so bei so Sachen wie, halte ich jemandem die Tür auf? Ich meine, das ist natürlich nochmal eingewoben in so eine Gender-Problematik, aber jetzt mal ganz unabhängig davon ist es halt eine nette Geste erstmal. Wenn wir jetzt irgendwie allen Menschen die Tür aufhalten würden, wäre das ja eine nette Geste. So, und aber jetzt, es scheint irgendwie so mehr und mehr der Fall zu sein, dass das viele Leute einfach nicht mehr machen. Ja, das stimmt, weil es ihnen einfach nicht nötig erscheint. Es wird ja nicht eingefordert. Also das ist halt so eine Art von, es findet eine Art von Konditionierung statt auch. Also insbesondere auch im Zusammenhang mit Gamification, wenn man sich das mal so überlegt, was ja auch mal ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Online-Lernen und sowas ist, dass man also irgendwie Badges oder irgendwelche Auszeichnungen kriegt für das, was man macht und so weiter. Während halt, sagen wir mal, im echten Leben, auch wieder in Anführungsstrichen, im Meatspace, es eben keine Parade dafür gibt, dass man nur die Tür aufhält oder sowas. Ganz im Gegenteil, nachher muss man sich, wie du ja schon sagst, in unserer heutigen Welt eben dann die Frage stellen lassen, ob das jetzt eigentlich patriarchal war, dass die Tür aufgehalten wird. Ne? Genau, also das ist dann natürlich auch mal, also na gut, ich will jetzt in die Gender-Debatte gar nicht einsteigen. Nee, dazu kommen wir heute auch nicht mehr. Aber genau, das Problem ist so ein bisschen, dass wir, wenn wir so sagen, dass diese Gamification dazu führt, dass wir für alles, was wir tun, eine Belohnung erwarten, wohingegen sozusagen gewisse Gesten gar nicht belohnt werden können oder beziehungsweise dann ja die Frage ist, ob die Belohnung, die wir dafür erhalten, ja, wir überhaupt noch als das zu schätzen wissen. Also wenn mir jemand Danke sagt, dann nehme ich das sozusagen ernst als Belohnung. Das ist irgendwie, das ist eine blöde Formulierung, aber also ist das eine ausreichende Belohnung für mich oder wenn jemand lächelt, wenn ich irgendwie was Nettes für ihn tue? Oder reicht es halt nicht mehr aus, weil sozusagen ich dann es nicht blinkt und es nicht kein tolles Geräusch gibt und ich nicht meinen Freunden zeigen kann, dass ich jetzt heute 100 Lächeln gesammelt habe. Und dann ist mir die Frage, wenn ich das im Vergleich zum Spieler, also Gamification-Alltag nicht mehr sozusagen lohnt, dann mache ich es halt vielleicht auch einfach nur noch im Rahmen dieses Spiels, aber sonst nicht mehr. Wobei es auf der anderen Seite wahrscheinlich auch jetzt die Frage gäbe, ob man das nicht auch wieder als Tool, aber es ist ja immer nur der Ersatz für eine Sache, die eigentlich schon da war. Also ich meine, ja. Aber auch andere Sachen, zum Beispiel, ich habe letztens einen sehr, sehr bösartigen Artikel gelesen, der sich sehr darüber echauffiert hat, dass Leute in U-Bahn und S-Bahn essen. Und also der Artikel war vollkommen überzogen, weil er diesen Menschen eben die Menschlichkeit abgesprochen hat. Gleichzeitig verweist er natürlich auf ein richtiges Problem, dass wir es früher halt Essen so eine Sache war, die man zu Hause gemacht hat und damit tauchte das Problem, dass man jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit isst und andere damit konfrontiert, dass man isst gar nicht auf und es ist natürlich auch ein Problem, wenn jemand neben mir was isst, dann erzeugt das sozusagen Effekte, die ich mitbekomme und jetzt ist halt die Frage, stört mich das nicht, aber wo lernen wir eigentlich, wo es okay ist, was zu essen? Und wie viel Rücksicht nehmen wir auf die anderen? Also gerade so diese empathische Rücksichtnahme ist, glaube ich, eine Sache, die man nur ganz, ganz schwer lernen kann, weil im positiven Fall die Rücksichtnahme gar niemals offensichtlich wird. Genau, das wäre das Beste, wenn man es nicht explizieren muss an der Stelle. Genau, der andere merkt gar nicht, dass ich gerade auf ihn Rücksicht genommen habe. Jetzt ist die Frage, wie kann ich dem anderen beibringen, dass ich gerade Rücksicht auf ihn genommen habe, ohne sozusagen ihn dann mit Gewalt darauf stoßen zu wollen, dass ich jetzt gerade Rücksicht genommen habe und er das doch bitte anerkennt, weil das ja genau dieses Problem der Gamification ist, dass plötzlich die Rücksichtnahme nur noch Sinn macht, wenn der andere auch anerkennt, dass ich Rücksicht genommen habe, weil ich dafür belohnt werden will. Und dann ist es eigentlich keine Rücksichtnahme mehr. Ne? Genau, und das ist natürlich irgendwie so ein Dilemma, in dem man drinsteckt, aber ich denke, also dass das eine der Grundpfeiler irgendwie des Miteinanders sein sollte, dass man auf eine empathische Art und Weise Rücksicht nimmt und da glaube ich auch, kriegen wir eben langfristig Probleme, wenn wir zu stark irgendwie das Lernen von Technik abhängig machen, weil das sind Sachen, die lernen wir durch Beobachtung anderer Menschen zum Beispiel. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja, ist doch gar kein Problem, dann zeigen wir den Leuten halt YouTube-Videos, wie man das macht. Nur ist halt nicht das Gleiche. Dass es nicht das Gleiche ist, genau. Ja. Also es mag noch sein, wir müssen auch gleich Schluss machen, aber was auch immer, dann wird es heute ein bisschen überlang. Ist jedenfalls sehr interessant, finde ich, dass wenn wir so weit sind, dass unsere ganzen Bioinformationen im Netz auch sind und wir tatsächlich im Prinzip vielleicht nicht in Fleisch und Blut, aber doch zumindest in Kennzahlen im Netz auftauchen und wenn uns jemand etwas Böses sagt, dass sich in unseren Kennzahlen widerspiegelt, dass das dann auch diese Feedbackschleife, die nötig ist, damit wir unser Handeln gegenüber anderen Menschen ändern, das dann vielleicht möglich ist, aber an dem Punkt sind wir halt noch lange nicht. Ja, also momentan sozusagen sind die hat das, was ich im Netz den anderen antue, noch möglichst wenig Folgen. Also weder die positiven Dinge, die ich da tue, noch die negativen. Also ich kann Menschen beleidigen, das hat Folgen. Das hat sozusagen totale Folgen, aber es hat nicht die gleichen Folgen, die ich hätte, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße als dummen Troll beschimpfen würde. Oder mit Sicherheit oder einfach ignorieren würde oder was auch immer. Das lädt ja auch sozusagen auf eine gewisse, also zumindest gewisse Leute, zu einem asozialen Verhalten ein. Ja. Und das eben genau deshalb, weil sie sich mit den Konsequenzen ihres Handelns gar nicht beschäftigen müssen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir nicht irgendwann dann auch im Internet sozusagen die Strukturen des Internets so verändern könnten, dass die Leute mit den Auswirkungen ihres Handelns wieder konkret konfrontiert werden und ob dann nicht auch wieder plötzlich ein menschlicher Umgang im Internet möglich ist. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass also eine der Freiheitsgrade des Internets und die auch sozusagen den Leuten ja auch den Spaß bereiten, daran teilzuhaben, ist ja genau dieses, ohne Konsequenzen Dinge tun zu können. Oder nicht ohne Konsequenzen, aber halt mit diesen Konsequenzen erstmal nicht direkt konfrontiert zu sein, was glaube ich vielleicht auch auf so einem, das wäre jetzt vielleicht erstmal eine These, auf sozusagen dieser Faszination an der Fernwirkung beruht. Also dass das Internet einem möglich macht, auf dem anderen Ende der Welt jemanden zu beleidigen, der dann am Ende vielleicht wirklich beleidigt ist, aber ich sagen, bin eigentlich nur der allmächtige Mensch, der das bewirkt hat, ohne dass ich sozusagen mich um das, was daraus folgt, noch kümmern muss. Ich kann plötzlich quasi Steine am anderen Ende der Welt bewegen und das einfach so im Vorbeigehen. Ja, richtig. Ich finde, dass also was uns das Netz nahelegt, ist im Prinzip, und das Netz ist sicherlich in vielen Punkten, wie soll man sagen, basisdemokratisch, aber eben auch anarchisch dabei gleichzeitig. Also und das macht sicherlich die Faszination des Netzes aus, dass es halt als gespiegelte Gesellschaft im Prinzip ein anderes Bild nochmal gibt, wie wir miteinander umgehen, wenn wir uns nämlich nicht in die Augen sehen, wenn wir sozusagen nicht wirklich miteinander in Kontakt treten, sondern wirklich nur, und wir kommen heute nicht am Strukturalismus vorbei, nur noch auf unsere Texte schauen und nicht mehr das Individuum hinter diesen Texten wahrnehmen. Also das, denke ich, ist halt im Netz sehr, sehr gut zu sehen. Es gibt Leute, die da also ganz bewusst drauf achten, so, und die sind mir auch eigentlich immer die sympathischsten, muss ich zugeben, die also ganz bewusst sagen, nee, ich weiß, dass hier ein anderer Mensch hinter sitzt und ich gebe mir Mühe und so weiter. Aber insgesamt als Grundrauschen im Netz ist es wesentlich aggressiver und wesentlich anarchischer, würde ich schon sagen. Also Genau, und insofern wäre, glaube ich, vielleicht, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir schon bei den letzten Worten sind. Wenn du willst, ja, wir können danach Schluss machen. Würde ich sagen, wäre so die Aufforderung, die Nähe nicht zu verlernen. Also das halte ich da nämlich, glaube ich, ist es genau dieses wichtige Moment, dass wir lernen müssen, uns gegenseitig nah sein zu können. Und wir sagen, weil Nähe vielleicht die beste Grundlage dafür ist, überhaupt irgendwas zu lernen. Und dass die Gefahr immer darin besteht, das Nahsein zu verlernen, nah am Text, nah an anderen Menschen. Und dass quasi die Ferne einem zwar so ein Allmachtsgefühl irgendwie verleihen kann, aber das im schlechtesten Fall dazu führt, dass uns sozusagen der Nächste schon der Fernste ist. Also dass wir plötzlich das ist ja so irgendwie diese Grunderfahrung in der U-Bahn, diesem Raum größtmöglicher Nähe, wenn sozusagen im Feierabendverkehr Menschen so, die sich so nahe kommen, wie sich manche Paare in ihrem ganzen Leben nicht nahe kommen, und man quasi aber das gleichzeitig diese Nähe gar nicht mehr ertragen kann und dann alles dafür sozusagen in Gang setzt, dem anderen fern zu sein. Und vielleicht ist genau diese Situation, also und wie auch da ja natürlich die Technik eine ganz, ganz große Rolle spielt, und das ist auch schön, weil da sozusagen auch die Zeitung schon eine Technik ist, dem anderen fern zu sein, aber dass da ganz viele Techniken des Fernseins sich installiert haben, um dieser Nähe ausweichen zu können und zu müssen, und dass da vielleicht das wirklich so ein gutes Bild für die Problemlage ist, in der wir uns irgendwie befinden, dank und mit Hilfe von Technik, und auch sozusagen das auch eben ausstrahlt auf die Frage nach Lernen und was lernen wir von den anderen und wie weit sind wir wieder bereit, die anderen was zu lehren, wie überhaupt, wie offen oder geschlossen präsentieren wir uns den anderen und wie kann Technik da sozusagen helfen, aber eben auch irgendwie es schwieriger machen, als es vielleicht sein müsste. Das wäre vielleicht so dann mein Schlusswort für heute. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich denke auch, da müssen wir uns ganz bewusst mit auseinandersetzen. Okay, gut. Dann das war die vierte Folge in Extra Large. Wir sind 10 Minuten über der Zeit, aber das war, glaube ich, ein interessantes Gespräch. Ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, es gibt weitere Folgen auf unserer Webseite zu finden. Das ist fragen.openmedi.de. Da könnt ihr unseren Podcast abonnieren und wir probieren immer jede Woche eine Folge rauszubringen. Hier nochmal sei eine Entschuldigung angebracht für die Verzögerung der letzten 2 Wochen. Wir hatten verschiedene Sachen zu tun und sind nicht so richtig dazu gekommen, das Ganze zu machen. Soll nicht mehr wieder vorkommen. Ja, das war es eigentlich, was ich zu sagen habe. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles klappt, und tschüss. Tschüss.